Mitte August war Johnny allein auf dem Anwesen der Chatsworths, abgesehen von Go-Pat, der seine Unterkunft über der Garage hatte. Die Familie Chatsworth hatte das Haus dicht gemacht und war für 3 Wochen nach Montreal in Urlaub gefahren, bevor das neue Schuljahr anfing und der Herbstrummel in der Firma losging. Roger hatte Johnny die Schlüssel des Mercedes seiner Frau gelassen und er war zum Haus seines Dads in Pownall gefahren und sich dabei wie ein Potentat vorgekommen. Die Verhandlungen seines Vaters mit Charlene McKenzie waren in ein entscheidendes Stadium getreten und Herb machte sich nicht mehr vor, dass sein Interesse an ihr sich darauf beschränkte, dafür zu sorgen, dass ihr nicht das Dach über dem Kopf zusammenfiel. Tatsächlich war er im vollen Balzgefieder und machte Johnny ein wenig nervös. 3 Tage später war Johnny zum Haus der Chatsworths zurückgefahren, hatte gelesen und seine Korrespondenz erledigt und die Stille in sich aufgesogen. Er saß in einem aufgeblasenen Gummisessel mitten im Pool, trank einen 7-Up und las das New York Times Book Review, als Ngo zum Rand des Pools herüberkam, seine Sandalen auszog und die Füße ins Wasser baumeln ließ. »Ah«, sagte er, »viel besser.« Er lächelte Johnny an. »Ruhig, hm?« »Na, sehr ruhig«, stimmte Johnny zu. »Was macht der Staatsbürgerunterricht, Ngo?« »Geht ganz gut«, sagte Ngo. »Am Samstag machen wir einen Ausflug. Erstes Mal. Sehr aufregend. Die ganze Klasse wird einen Trip haben.« »Einen Ausflug machen«, sagte Johnny und lächelte über die Vorstellung, wie Ngo Pats gesamte Klasse von Anwärtern auf die Staatsbürgerschaft auf LSD oder Psilocybin ausflippte. »Pardon?« Er zog höflich die Brauen hoch. »Ihre ganze Klasse wird einen Ausflug machen.« »Ja, danke. Wir gehen zu der politischen Ansprache und Veranstaltung in Trimble. Wir finden alle, dass es sehr glücklich ist, den Staatsbürgerunterricht in einem Wahljahr zu machen. Sehr lehrreich.« »Ja, das kann ich mir vorstellen. Wer wird denn sprechen?« »Greg Stirse...« Er brach ab und setzte noch einmal sehr sorgfältig an. »Greg Stilson, der als Unabhängiger für einen Sitz im Abgeordnetenhaus kandidiert.« »Ah, von dem habe ich schon gehört«, sagte Johnny. »Habt ihr euch im Unterricht über ihn unterhalten, Go?« »Ja, wir hatten eine Unterhaltung über diesen Mann. 1933 geboren, Gelegenheitsarbeiter, kam 1964 nach New Hampshire. Unser Lehrmeister hat gesagt, er ist inzwischen lange genug da, dass die Leute ihn nicht mehr als einen Reingerochenen ansehen.« »Geschmeckten«, sagte Johnny. Ngo sah ihn mit verständnisloser Höflichkeit an. »Der richtige Ausdruck ist rein Geschmeckter.« »Ja, danke.« »Halten Sie diesen Stilson nicht für ein bisschen seltsam?« »In Amerika mag er vielleicht seltsam sein«, sagte Ngo. »In Vietnam gibt es viele wie ihn, Leute, die...« Er saß da und dachte nach und paddelte mit seinen zierlichen Füßen im blaugrünen Wasser des Pools. Dann sah er wieder zu Johnny auf. »Ich habe nicht das englische Wort dafür, was ich sagen will. In meinem Land gibt es ein Spiel, das heißt »Der lachende Tiger«. Es ist alt und beliebt, wie ihr Baseball. Ein Kind zieht sich an wie der Tiger, verstehen Sie, legt ein Fell um. Es läuft davon und tanzt und die anderen Kinder versuchen es zu fangen. Das Kind im Fell lacht, aber es knurrt und beißt auch. Das gehört zum Spiel. Bevor die Kommunisten kamen, spielten in meinem Land viele Dorfältesten der lachende Tiger. Ich glaube, dieser Stilson kennt das Spiel auch.« Johnny sah beunruhigt zu Ngo hinüber. Ngo schien überhaupt nicht beunruhigt zu sein, er lächelte. »Wir gehen alle hin und überzeugen uns selbst. Danach das Picknickessen. Ich selbst mache 2 Kuchen. Ich glaube, es wird sehr schön.« »Hört sich großartig an.« »Es wird auch großartig sein«, sagte Ngo und stand auf. »Später im Unterricht werden wir über alles reden, was wir in Trimble gesehen haben. Vielleicht schreiben wir einen Aufsatz.« »Es ist einfacher, einen Aufsatz zu schreiben, weil man dann das exakte Wort nachschlagen kann. Le mot juste.« »Ja, manchmal ist Schreiben einfacher. Aber ich hatte nie eine Highschool-Klasse, die das glauben wollte.« Ngo lächelte. »Wie geht es mit Chuck?« »Oh, er macht sich schon recht gut.« »Er ist jetzt glücklich. Tut nicht nur so. Er ist ein guter Junge. Er stand auf. Ruhen Sie sich aus, Johnny, und ich mache ein Nickerchen. Ja, gut. Er sah Ngo nach, klein, schlank und geschmeidig, mit Blue Jeans und verschlissenen kariertem Arbeitshemd bekleidet. Das Kind im Fell lacht, aber es knurrt und beißt auch. Das gehört zum Spiel. Ich glaube, dieser Stilson kennt das Spiel auch. Wieder diese innere Unruhe. Der Poolsessel wippte auf und ab, der Sonnenschein war angenehm. Er schlug das Book Review wieder auf, aber der Artikel, den er gelesen hatte, beschäftigte ihn nicht mehr. Er legte es weg und paddelte mit dem Gummifloß zum Rand des Pools und stieg hinaus. Trimble war nicht ganz 30 Meilen entfernt. Vielleicht würde er einfach in Mrs. Chatwells Mercedes steigen und diesen Samstag hinfahren, um Greg Stilson in Person zu sehen, die Vorstellung genießen. Vielleicht seine Hand schütteln? Nein. Nein. Aber warum nicht? Immerhin hatte er im Wahljahr Politiker mehr oder weniger zu seinem Hobby gemacht. Was konnte so beunruhigend sein, sich noch einen anzusehen? Aber er war beunruhigt, daran konnte kein Zweifel bestehen. Sein Herz klopfte heftiger und schneller als normal, und er ließ sogar sein Magazin in den Pool fallen. Er fischte es fluchend heraus, bevor es sich ganz vollsaugen konnte. Irgendwie musste er an Frank Dodd denken, wenn er an Greg Stilson dachte. Vollkommen lächerlich. Er konnte keine Wahrnehmung von Stilson haben, nachdem er ihn nur einmal kurz im Fernsehen gesehen hatte. Bleib weg. Nun, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht würde er am Samstag stattdessen nach Boston fahren, einen Film ansehen. Aber ein seltsames, albdruckhaftes Gefühl der Angst senkte sich über ihn, als er wieder im Gästehaus war und sich anzog. Insgeheim war das Gefühl wie ein alter Freund, den man insgeheim hasst. Ja, er würde am Samstag nach Boston gehen, das wäre besser. Wenngleich er diesen Tag in den folgenden Monaten immer wieder durchlebte, konnte Johnny sich nie genau daran erinnern, wie und warum es genau gekommen war, dass er schließlich doch noch in Trimble landete. Er war in eine andere Richtung gefahren, er wollte nach Boston und sich die Red Sox im Fenway Park ansehen, dann vielleicht nach Cambridge durch die Buchhandlungen stöbern. Wenn dann noch genügend Geld übrig war, von Chatsworths Bonus hatte Johnny $400 an seinen Vater geschickt, der es ans Eastern Maine Medical weitergeleitet hatte, eine Geste, die nicht viel mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein war, würde er ins Orson Welles Cinema gehen und sich den Reggae-Film »The Harder They Come« ansehen. Ein gutes Programm und ein schöner Tag, um es in die Tat umzusetzen. Der 19. August war heiß und klar heraufgedämmert, die Essenz eines Neuengland-Sommertags. Er war in die Küche des großen Hauses gegangen und hatte drei dicke Schinken- und Käsesandwiches zum Essen zubereitet, legte sie in einen alten Picknickkorb, den er in der Speisekammer fand, und nach einigem Herumkram hatte er noch eine Sechserpackung Tuborg-Bier in den Korb getan. In dieser Zeit hatte er sich absolut wohlgefühlt, geradezu erstklassig. Mit keinem Gedanken hatte er auch nur an Greg Stilson und dessen Rocker-Leibwache gedacht. Er stellte den Korb auf den Boden des Mercedes und fuhr nach Südosten zur Interstate 95. Bis zu diesem Punkt war immer noch alles klar, doch dann hatten sich allmählich andere Dinge eingestellt. Zuerst Gedanken an seine Mutter auf dem Totenbett. Das Gesicht seiner Mutter war zu einer Fratze erstarrt, ihre Hand auf der Bettdecke zur Kralle geformt. Ihre Stimme hörte sich an, als käme sie durch einen Mund voll Baumwolle. »Hab ich es dir nicht gleich gesagt? Hab ich es dir nicht gesagt, dass es so ist?« Johnny drehte das Radio etwas lauter. Guter Rock'n'Roll kam aus den Stereo-Lautsprechern des Mercedes. Johnny hatte 4,5 Jahre verschlafen, aber Rock'n'Roll war lebendig geblieben, Gott sei Dank. Johnny sang laut mit. »Er hat eine Aufgabe für dich. Lauf nicht vor ihm davon, Johnny.« Das Radio konnte die Stimme seiner toten Mutter nicht übertönen. Seine tote Mutter würde sagen, was sie zu sagen hatte. Sogar aus dem Grab heraus wollte sie ihre Meinung noch sagen. »Versteck dich nicht in einer Höhle oder lass ihn einen Walfisch schicken, der dich verschluckt. Aber er war von einem Walfisch verschluckt worden. Er hatte nicht Leviathan geheißen, sondern Koma. Er hatte 4,5 Jahre im dunklen Bauch dieses Fisches verbringen müssen, und das war genug. Die Autobahnausfahrt tauchte auf, dann hatte er sie hinter sich. Er war so in seine Gedanken versunken gewesen, dass er die Ausfahrt verpasst hatte. Die alten Gespenster wollten einfach nicht aufgeben und ihn in Ruhe lassen. Nun, bei der nächsten guten Stelle würde er umkehren und zurückfahren. »Nicht der Töpfer, sondern der Ton, John.« »Ach, komm«, murmelte er. »Er musste diesen Unsinn vergessen, das war alles. Seine Mutter war eine verrückte Religionsfanatikerin gewesen, was nicht gerade sehr freundlich ausgedrückt war, aber nun mal der Wahrheit entsprach. Der Himmel im Sternbild Orion, Engel in fliegenden Untertassen, Königreiche unter der Erde. Auf ihre Art war sie genauso verrückt gewesen wie Greg Stilson auf seine Art.« »Oh, um Himmels Willen, fang bloß nicht mit diesem Kerl an.« »Und wenn Sie Greg Stilson ins Repräsentantenhaus wählen, denken Sie daran. Hot Dog, endlich tut einmal jemand etwas!« Er kam zur New Hampshire Route 63. Wenn er hier links abbog, würde er nach Concord, Berlin, Ridders Mill und Trimble kommen. Johnny bog ab, ohne darüber nachzudenken. Er war mit seinen Gedanken ganz woanders. Roger Chatsworth, keine unbedarfte Natur, hatte über Greg Stilson gelacht, als wäre er die diesjährige Antwort auf George Carlin und Chevy Chase in einer Person. Er ist ein Clown, Johnny. Wenn Stilson wirklich weiter nichts war, dann gab es überhaupt kein Problem, oder? Ein charmanter Exzentriker, ein Stück leeres Papier, auf das die Wählerschaft ihre Botschaft schreiben konnte. Ihr anderen Kerle seid so verbraucht, dass wir beschlossen haben, diesen Narren für die nächsten 2 Jahre zu wählen. Und nur darauf hatte dieser Stilson es wahrscheinlich abgesehen. Nur ein harmloser Irrer. Kein Grund, ihn mit dem destruktiven Wahnsinn eines Frank Dodd auch nur irgendwie in Verbindung zu bringen. Und doch, irgendwie tat er es doch. Vor ihm gabelte sich die Straße. Die Abzweigung nach links führte nach Berlin und Ridders Mill, die rechte nach Trimble und Concord. Johnny bog nach rechts ab. Aber es könnte nicht schaden, ihm die Hand zu schütteln, oder? Vielleicht nicht. Noch ein Politiker für seine Sammlung. Manche Leute sammelten Briefmarken, manche Münzen, aber Johnny Smith sammelte Händedrücke und, gib es zu, du suchst schon die ganze Zeit nach einem Joker im Spiel. Dieser Gedanke erschreckte ihn so sehr, dass er fast von der Straße abgekommen wäre. Er sah sich im Rückspiegel und es war nicht mehr das zufriedene, sorgenfreie Gesicht, mit dem er heute früh aufgestanden war. Jetzt war es wieder das Gesicht des Mannes, der im Stadtpark von Castle Rock auf Händen und Knien durch den Schnee gekrochen war. Seine Haut war zu blass, dunkle Ringe umgaben die Augen, die Falten waren zu tief eingeätzt. »Nein, es ist nicht wahr.« Aber das war's. Nun, da es heraus war, ließ es sich nicht mehr bestreiten. Während der ersten 23 Jahre seines Lebens hatte er nur einem einzigen Politiker die Hand geschüttelt. Das war, als Ed Muskie 1966 in der Highschool vor seiner Klasse eine Ansprache gehalten hatte. Aber während der letzten 7 Monate hatte er mehr als einem Dutzend großer Namen die Hand geschüttelt und war ihm dabei nicht jedes Mal der Gedanke durch den Kopf gezuckt, was ist mit diesem Mann los, was wird er mir erzählen? Hatte er nicht die ganze Zeit nach dem politischen Äquivalent von Frank Dodd gesucht? Ja, es war wahr. Aber Tatsache war, dass ihm niemand außer Carter viel gesagt hatte, und die Gefühle, die er von Carter empfangen hatte, waren ja nicht gerade erschreckend gewesen. Als er Carter die Hand gegeben hatte, hatte er nicht das deprimierende Gefühl gehabt wie kürzlich, als er Greg Stilson im Fernsehen gesehen hatte. Er hatte das Gefühl, dass Stilson das Spiel »Der lachende Tiger« noch einen Schritt weiter getrieben haben könnte, im Fell der Bestie ein Mann. Ja, aber in der Haut des Mannes eine Bestie. Wie immer es auch gekommen sein mochte, Johnny verzehrte sein Essen im Stadtpark von Trimble statt auf einer Tribüne in Fenway. Er war kurz nach Mittag hier eingetroffen und hatte sein Schild gesehen, das die Veranstaltung für 15 Uhr ankündigte. Er war zum Stadtpark geschlendert und hatte damit gerechnet, ihn für sich allein zu haben, bis die Veranstaltung anfing, aber andere breiteten bereits Decken aus, warfen Frisbees oder hatten sich zu ihrem Lunch niedergelassen. Vorne waren mehrere Männer an der Tribüne beschäftigt, zwei versahen die hüfthohe Brüstung mit Flaggen, ein anderer stand auf einer Leiter und brachte bunte Girlanden an. Andere waren mit der Lautsprecheranlage beschäftigt, und wie Johnny schon vermutet hatte, als er die CBS-Nachrichten gesehen hatte, handelte es sich nicht um eine billige Sprechanlage. Die Lautsprecher waren Alltag Lansings und sie waren sehr sorgfältig aufgestellt, um den Klang weit zu tragen. Die Helfer, der Eindruck blieb, dass es sich um Roadies handelte, die ein Konzert der Eagles oder der Gills Band vorbereiteten, erledigten ihre Arbeit mit geschäftiger Präzision. Die ganze Sache machte einen praktischen, professionellen Eindruck, der ganz und gar nicht zu Stilsons Image des liebenswerten wilden Mannes von Borneo passte. Das Durchschnittsalter der Menge lag innerhalb einer Spanne von 15 bis etwa 35 Jahren. Sie hatten ihren Spaß. Babys krabbelten herum und hielten schmelzende Dairy Queens oder Slush Puppies. Frauen unterhielten sich lachend miteinander, Männer tranken Bier aus Plastikbechern. Ein paar Hunde sprangen herum und schnappten, was es zu schnappen gab, und die Sonne schien gütig auf alle herab. »Test«, sagte einer der Männer auf der Bühne kurz und sachlich in die beiden Mikrofone. »Test 1, Test 2.« Einer der Lautsprecher im Park gab ein lautes Rückkopplungswinseln von sich. Der Bursche auf der Bühne bekundete mit einer Handbewegung, dass er ihn weiter weghaben wollte. »So bereitet man sich nicht auf eine politische Veranstaltung und Rede vor«, dachte Johnny. »Sie bereiten sich auf ein Fest der Liebe vor oder auf ein Pop-Festival.« »Test 1, Test 2, Test, Test, Test.« »Sie schnallten die großen Lautsprecher an den Bäumen fest«, sah Johnny, »sie nagelten sie nicht, sondern schnallten sie fest.« Stilson war ein Verfechter der Ökologie, und jemand hatte seinen Helfern befohlen, nicht einem einzigen Baum im Stadtpark etwas zuleide zu tun. Das Unternehmen erweckte den Eindruck, als wäre es bis ins kleinste Detail geplant. Dies war keine schlampig aufgezogene Sache. Zwei gelbe Schulbusse bogen auf den ohnehin schon überfüllten Parkplatz ein, die Türen gingen auf und Männer und Frauen stiegen aus, die sich lebhaft miteinander unterhielten. Sie bildeten einen scharfen Kontrast zu den Leuten, die bereits im Stadtpark versammelt waren, denn sie hatten ihre beste Kleidung an, Männer in Anzügen oder Sportjacken, Damen in bunten Rock- und Blusekombinationen oder Kleidern. Sie sahen sich mit beinahe kindlichem Staunen und Vorfreude um. Johnny musste unwillkürlich vor sich hingrinsen. Ngo und seine Bürgerschaftsklasse waren angekommen. Er ging zu ihnen hinüber. Ngo stand bei einem großen Mann in Kordanzug und zwei Frauen, beide Chinesinnen. »Hi, Ngo«, sagte Johnny. Ngo grinste erfreut. »Johnny«, sagte er, »freut mich aber, Sie hier zu sehen, Mann. Ist ein großer Tag für den Staat New Hampshire, nicht wahr?« »Ich denke schon«, sagte Johnny. Ngo stellte seine Begleiter vor. Der Mann im Kordanzug war Pole, die beiden Frauen waren Schwestern aus Taiwan. Eine der Frauen sagte Johnny, wie sehr sie hoffte, dem Kandidaten nach dem Programm die Hand schütteln zu können. Dann zeigte sie Johnny schüchtern ihr Autogrammbuch in der Handtasche. »Ich bin so froh, hier in Amerika zu sein«, sagte sie, »aber es ist seltsam, nicht wahr, Mr. Smith?« Johnny, der die ganze Sache seltsam fand, stimmte zu. Die beiden Lehrkräfte der Staatsbürgerklasse riefen die Gruppe zusammen. »Wir sehen uns später, Johnny«, sagte Ngo. »Ich gehe jetzt auf den Trip.« »Auf den Ausflug«, sagte Johnny. »Ja, danke.« »Viel Spaß, Ngo.« »Oh ja, werde ich bestimmt haben.« Ngos Augen schienen vor geheimnisvoller Freude zu glitzern. »Ich bin sicher, es wird ein Heidenspaß werden, Johnny.« Die Gruppe, alles in allem etwa 40 Personen, ging zur Südseite des Parks, um dort ein Picknick zu machen. Johnny kehrte auf seinen eigenen Platz zurück und zwang sich dazu, eines der mitgebrachten Sandwiches zu essen. Es schmeckte nach einer Mischung aus Papier und Bücherleim. Ein intensives Spannungsgefühl hatte sich in seinem Körper auszubreiten begonnen. Gegen 2:30 war der Park voll. Die Leute standen Schulter an Schulter. Die Stadtpolizei, durch ein kleines Kontingent der Staatspolizei verstärkt, hatte alle Straßen, die zum Stadtpark von Trimble führten, abgesperrt. Die Ähnlichkeit mit einem Rockkonzert war stärker denn je. Bluegrass-Musik ertönte aus den Lautsprechern, fröhlich und schnell. Dicke weiße Wolken trieben über den unschuldig blauen Himmel dahin. Plötzlich begannen die Leute aufzuspringen und die Hälse zu verdrehen. Johnny stand auch auf und überlegte, ob Stilson schon so früh eintreffen konnte. Jetzt konnte er das laute Knattern von Motorrädern, das den Sommertag erfüllte, hören, während sie näher kamen. Johnny sah blitzendes Sonnenlicht auf Chrom, und wenige Augenblicke später fuhren 10 Motorräder auf den Platz, wo die Schulbusse der Bürgerschaftsklasse geparkt waren. Aber ein Wagen war nicht dabei. Johnny vermutete, dass es sich um eine Art Vorhut handelte. Sein Gefühl innerer Unruhe vertiefte sich. Die Biker sahen recht ordentlich aus, größtenteils mit sauberen, verblichenen Jeans und weißen Hemden bekleidet, aber die Motorräder, hauptsächlich Harleys und BSAs, waren fast bis zur Unkenntlichkeit frisiert worden. Hohe Lenker, Verzierungen aus blitzendem Chrom, seltsame Aufsätze noch und nöcher. Die Fahrer stellten die Motoren ab, schwangen sich herunter und marschierten hintereinander auf die Rednerbühne zu. Nur einer von ihnen sah sich um, sein Blick wanderte ohne Hast über die versammelte Menge. Johnny konnte sogar aus der Ferne erkennen, dass der Mann leuchtend flaschengrüne Augen hatte. Er schien das Publikum zu zählen. Er sah nach links, wo 4 oder 5 Stadtpolizisten am Zaun des Spielfelds der Little League lehnten. Er winkte. Einer der Polizisten spuckte aus. Diese Tat hatte etwas Zeremonielles an sich und Johnnys Unruhe vertiefte sich noch mehr. Der Mann mit den grünen Augen ging zum Podium weiter. Abgesehen von der Unruhe, die als eine emotionale Basis für seine anderen Gefühle diente, empfand Johnny vornehmlich eine wilde Mischung aus Grauen und Fröhlichkeit. Er hatte die traumähnliche Empfindung, irgendwie in eins dieser Bilder geraten zu sein, wo Dampflokomotiven aus gemauerten Kaminen kamen oder Zifferblätter von Uhren schlaff von Baumästen herunterhingen. Die Biker sahen wie Komparsen in einem American International Film über Motorradrennen aus, die alle beschlossen hatten, sich an den Wahlkampfslogan »Get Clean for Jean« zu halten. Die sauberen, aber zerschlissenen Jeans waren straff über Stiefel mit breiten Kappen gezogen, bei mehr als einem Paar konnte Johnny verchromte Ketten sehen, die über den Rist geschnallt waren. Das Chrom funkelte wild in der Sonne. Ihre Mienen zeigten fast durchweg den gleichen Ausdruck, eine Art von leerer, guter Laune, die offenbar der Menge galt. Aber vielleicht verbargen sie darunter auch nur ihre Verachtung für die jungen Fabrikarbeiter, für die Sommerkursstudenten, die von der UNH in Durham herübergekommen waren, und die Arbeiter, die aufstanden, um ihnen zu applaudieren. Jeder von ihnen trug 2 politische Buttons. Auf einem war ein gelber Bauarbeiterschutzhelm mit grünem Öko-Aufkleber abgebildet, auf dem anderen stand der Schriftzug »Stilson hat sie im Sturm erobert«. Und aus jeder rechten Hüfttasche ragte eine abgesägte Billardstange. Johnny wandte sich an seinen Nebenmann, der seine Frau und sein kleines Kind bei sich hatte. »Sind solche Dinge denn legal?«, fragte Johnny. »Wen zum Teufel kümmert das?«, erwiderte der junge Bursche lachend. »Sind doch sowieso nur Show!« Er applaudierte immer noch. »Zeig es ihnen, Greg!«, rief er. Die Ehrenwache der Biker bildete einen Kreis um das Rednerpult und stand dann ruhig da. Der Applaus klang ab, aber die Unterhaltungen wurden lauter fortgesetzt. Der kollektive Mund der Masse hatte den Appetithappen verschlungen und für gut befunden. »Braunhemden«, dachte Johnny und setzte sich wieder hin. »Braunhemden, weiter nichts.« Nun, na und? Vielleicht war das sogar gut. Amerikaner tolerierten faschistische Aufmachungen nicht, nicht einmal verknöcherte Reaktionäre wie Reagan ließen sich darauf ein. Das war eine nackte Tatsache, einerlei wie viele Wutanfälle die Neue Linke bekommen oder wie viele Songs Joan Baez schreiben mochte. 8 Jahre zuvor hatte das faschistische Vorgehen der Polizei von Chicago zur Wahlniederlage von Hubert Humphrey geführt. Johnny war es einerlei, wie ordentlich zurechtgemacht diese Burschen waren, wenn sie in den Diensten eines Mannes standen, der für das Repräsentantenhaus kandidierte, dann konnte Stilson nur noch ein paar Schritte davon entfernt sein, die Grenzen zu überschreiten. Wenn es nicht so unheimlich wäre, wäre es wirklich komisch. Dennoch wünschte er, er wäre nicht hergekommen. Kurz vor 15 Uhr drängte sich das Dröhnen einer großen Basstrommel auf. Man konnte es in den Füßen spüren, bevor man es tatsächlich mit den Ohren hörte. Andere Instrumente gesellten sich allmählich dazu, bis alles zu einer marschierenden Kapelle verschmolz, die eine Sousa-Melodie spielte. Kleinstadtwahlveranstaltung an einem hellen Sommertag. Die Menschenmenge kam wieder auf die Beine und verrenkte sich die Hälse in die Richtung, aus der die Musik kam. Bald tauchte die Kapelle auf. Voran eine Tambour-Majorin in kurzem Rock und hochhackigen weißen Wildlederstiefeln mit bunten Bommeln. Dann 2 picklige Jungs mit grimmig entschlossenen Gesichtern und einem Banner mit der Aufschrift »The Thrymble High School Marching Band«. Und das sollte man bei Gott nicht vergessen – dann die Kapelle selbst, schwitzend und in prächtigen, blendend weißen Uniformen mit Messingknöpfen. Die Menge machte eine Gasse für sie frei und brach in lauten Beifall aus, während die Musiker Aufstellung nahmen. Ihnen folgte ein weißer Ford-Möbelwagen, auf dessen Dach der Kandidat persönlich erschien. Breitbeinig stand er da, das sonnengebräunte Gesicht zu einem Mammutgrinsen verzogen, den Bauarbeiterschutzhelm keck auf dem Hinterkopf. Er hob eine batteriebetriebene Flüstertüte an den Mund und schrie voller Begeisterung und aus voller Lunge: »Hey, alle zusammen!« »Hi, Greg!« brüllte die Menge prompt zurück. »Greg«, dachte Johnny ein wenig hysterisch, »wir sind also schon beim Vornamen.« Stilson sprang vom Dach des Möbelwagens herunter, und es gelang ihm, es leicht und geschmeidig aussehen zu lassen. Er war genauso gekleidet, wie Johnny ihn in den Nachrichten gesehen hatte, Jeans und Khaki-Hemd. Auf dem Weg zur Rednertribüne bereitete er die Menge vor, schüttelte Hände, berührte andere Hände, die über die Köpfe derjenigen in der ersten Reihe ausgestreckt waren. Die Menge wogte hin und her und drängte wie im Fieberwahn auf ihn zu. Und Johnny verspürte einen ähnlichen Wahn in sich aufsteigen. »Ich werde ihn nicht berühren. Auf gar keinen Fall.« Aber dann teilte sich die Menge plötzlich vor ihm ein wenig und er trat in die Lücke und befand sich plötzlich in der vordersten Reihe. Er war so nahe am Tuba-Spieler der Trimble High School Marching Band, dass er die Hand ausstrecken und mit den Knöcheln auf das Blech des Instruments hätte klopfen können, wenn er gewollt hätte. Stilson ging rasch durch die Reihen der Kapelle, um Hände auf der anderen Seite zu schütteln, und Johnny konnte nur noch seinen gelben Schutzhelm sehen. Er war erleichtert. Das war in Ordnung. Kein Schaden, keine Verstimmung. Er nahm sich vor, wie der Pharisäer in dem berühmten Gleichnis auf der anderen Seite vorbeizugehen. Gut, wunderbar. Und wenn er das Podium erreicht hatte, wollte Johnny seine Sachen zusammenpacken und sich in den Nachmittag davonstehlen. Genug war genug. Die Biker hatten inzwischen links und rechts vom Pfad durch die Menge Aufstellung genommen, um zu verhindern, dass sie auf den Kandidaten drängten und ihn erdrückten. Alle Holzknüppel steckten immer noch in den Hüfttaschen, aber ihre Besitzer schienen wachsam zu sein und nach Ärger Ausschau zu halten. Johnny wusste nicht genau, wonach sie Ausschau hielten, vielleicht, dass jemand dem Kandidaten ein Brownie Delight ins Gesicht schleuderte, aber die Rocker schienen zum ersten Mal richtig interessiert zu sein. Und dann passierte tatsächlich etwas, aber Johnny konnte nicht genau sagen, was es gewesen war. Eine Frauenhand griff nach dem gelben Schutzhelm, vielleicht nur, um ihn als Glücksbringer zu berühren, aber einer von Stilsons Leibwächtern reagierte sehr schnell. Ein lauter Schrei des Unwillens war zu hören, und die Frauenhand verschwand augenblicklich. Aber das alles hatte sich auf der anderen Seite der Kapelle abgespielt. Der Lärm der Menge war gewaltig, und er musste wieder an die Rockkonzerte denken, die er besucht hatte. So musste es sein, wenn Paul McCartney oder Elvis Presley sich entschlossen, der Menge die Hand zu schütteln. Sie schrien seinen Namen, sangen ihn: »Greg! Greg! Greg!« Der junge Mann, der sich mit seiner Familie zu Johnny gesellt hatte, hob seinen Sohn über den Kopf, damit der Junge etwas sehen konnte. Ein junger Bursche mit einer unregelmäßigen Brandnarbe auf einer Wange hielt ein Schild hoch, auf dem geschrieben stand: »Lebt frei oder verreckt! Vor Greg habt Respekt!« Ein atemberaubend schönes Mädchen von etwa 18 Jahren winkte mit einem Stück Wassermelone, rosa Obstsaft lief an ihrem Arm hinab. Es war wie eine Massenhysterie, die Erregung strömte durch die Menge wie Starkstrom durch elektrische Kabel. Und da war Greg Stilson plötzlich wieder, hastete zwischen der Kapelle zurück auf Johnnys Seite der Menge. Er blieb nicht stehen, fand aber dennoch die Zeit, dem Tuba-Spieler herzhaft auf den Rücken zu klopfen. Johnny dachte später darüber nach und versuchte sich zu erinnern, dass er wirklich keine Möglichkeit gehabt hatte, sich in der Menge zurückzuziehen. Er versuchte sich einzureden, dass die Menge ihn förmlich in Stilsons Arme gedrängt hatte. Er versuchte sich einzureden, dass Stilson gerade zu gierig nach seiner Hand gegriffen hatte. Aber das stimmte nicht. Er hätte Zeit gehabt, denn eine dicke Frau in absurden gelben Latzhosen hatte beide Arme um Stilsons Hals geschlungen und gab ihm einen innigen Kuss, den Stilson mit einem Lachen und einem »Sie können mir glauben, dass ich mich an Sie erinnern werde, Teuerste«, erwiderte. Johnny spürte, wie ihn wieder diese kompakte Kälte überkam, das Gefühl der Trance, das Gefühl, dass es nur darauf ankam, zu wissen. Er lächelte sogar ein wenig, aber es war nicht sein eigenes Lächeln. Er streckte eine Hand aus und Stilson packte sie mit beiden Händen und fing an, sie auf und ab zu schütteln. »Hey, Mann, ich hoffe, Sie unterstützen uns bei...« Dann verstummte Stilson. Wie damals Eileen McGone. Wie Dr. James, wie der Soul-Sänger Brown. Wie Roger Dussault. Er riss die Augen weit auf, und dann waren sie erfüllt von Angst? Nein, es war Entsetzen in Stilsons Augen. Der Augenblick schien endlos zu dauern. Die objektive Zeit schien durch etwas anderes ersetzt zu werden, einer perfekten Mimikrie der Zeit, während sie sich in die Augen sahen. Für Johnny war es, als befände er sich wieder in dieser stumpfen Chromhalle, nur war diesmal Stilson bei ihm, und sie teilten alles. Für Johnny war es noch nie so stark gewesen, niemals. Alles kam auf einmal wie ein dunkler Güterzug durch einen schmalen Tunnel, eine rasende Lokomotive mit einem einzigen gleißenden Scheinwerfer, und dieser Scheinwerfer wusste alles. Und sein greller Lichtstrahl pfählte Johnny wie einen Käfer mit einer Nadel. Es gab keine Möglichkeit des Ausweichens, vollkommenes Wissen überrollte ihn und drückte ihn flach wie ein Blatt Papier zusammen, während der dunkle Zug über ihn hinwegraste. Ihm war nach Schreien zumute, aber er hatte keine Möglichkeit, hatte keine Stimme dafür. Das Bild, dem er niemals entrann, während sich der Blaufilter einschob, war Greg Stilson, der den Amtseid ablegte. Er wurde ihm von einem älteren Mann abgenommen, der aus kleinen, verängstigten Augen demütig und schüchtern dreinblickte, wie eine Feldmaus, die sich verkrochen hat vor einem schrecklich grausamen, kampfgezeichneten Tiger. Bauernhofkater. Stilson hatte eine Hand auf die Bibel gelegt, die andere erhoben. Es war Jahre in der Zukunft, denn Stilson hatte bereits das meiste Haar verloren. Der alte Mann sprach, Stilson sprach nach. Stilson sagte, »Der blaue Filter vertieft sich, verdeckt Dinge, löscht sie Stück für Stück aus. Barmherziger Blaufilter, Stilsons Gesicht ist hinter dem Blau und dem Gelb wie Tigerstreifen. Er würde es tun, so wahr ihm Gott helfe.« Sein Gesicht war feierlich, grimmig, gelassen, Aber eine große, heiße Freude klatschte in seiner Brust auf und brüllte in seinem Gehirn, weil der Mann mit dem verängstigten Mausgesicht der höchste Richter des obersten Gerichtshofs der USA war und... Oh, lieber Gott, der Filter, der blaue Filter, die gelben Streifen. Jetzt begann alles hinter dem blauen Filter zu verschwinden, aber es war kein Filter, es war etwas Reales. Es war... In der Zukunft, in der Totenzone, etwas in der Zukunft. Seiner? Stilsons? Johnny wusste es nicht. Da war ein Gefühl des Fließens durch das Blau, über Szenen völliger Zerstörungen, die nicht ganz zu sehen waren. Und durch dies alles kam die körperlose Stimme von Greg Stilson, wie die Stimme eines abgehetzten Gottes, eines Todesengels aus einer komischen Oper. »Ich werde durch sie hindurchgehen wie Buchweizen durch eine Gans. Ich werde durch sie hindurchgehen wie Scheiße durch ein Abflussrohr.« »Der Tiger«, murmelte Johnny gepresst, »der Tiger ist hinter dem Blau, hinter dem Gelb.« Dann stürzte alles, Bilder, Visionen, Geräusche und Worte, im anschwellenden, leisen Dröhnen des Vergessens zusammen. Er schien einen süßlichen, kupfrigen Geruch wahrzunehmen, wie das Schmoren von Hochspannungsdrähten. Einen Augenblick schien sich das innere Auge noch weiter zu öffnen, zu suchen. Das Blau und das Gelb hatte alles andere verdunkelt und schien sich zu verfestigen in etwas. Und von irgendwo da drin hörte er eine Frauenstimme voller Entsetzen und wie aus weiter Ferne schreien, »Gib ihn mir, du Dreckskerl!« Dann war alles vorbei. »Wie lange standen wir einander so gegenüber?«, fragte er sich später oft. Er schätzte etwa 5 Sekunden. Dann zog Stilson die Hände weg, riss sie weg und sah Johnny mit offenem Mund an. Unter der dunklen Sommerbräune des Sommerwahlkämpfers verschwand alle Farbe aus dem Gesicht. Johnny konnte die Plomben in den Backenzähnen des Mannes sehen. Sein Gesichtsausdruck verriet ekelerfülltes Entsetzen. »Gut«, wollte Johnny schreien, »gut, schlottere dich in Stücke, löse dich auf, vernichte dich, implodiere, vernichte dich, tu der Welt einen Gefallen!« 2 der Motorradtypen stürzten nach vorn, und jetzt waren die Holzknüppel draußen, und Johnny verspürte so etwas wie dummes Entsetzen, weil sie ihn schlagen würden. Sie würden so tun, als wäre sein Kopf die 8, und würden ihn ins Loch stoßen, wieder in die Schwärze des Komas. Und diesmal würde er nie wieder daraus erwachen, er würde nie imstande sein, jemandem zu sagen, was er gesehen hatte, um alles zu ändern. Dieses Gefühl der Zerstörung, Gott, es war... alles gewesen. Er versuchte, sich nach hinten zurückzuziehen. Die Leute drängten auseinander, wichen zurück, schrien vor Angst oder vielleicht vor Aufregung. Stilson drehte sich zu seinen Leibwächtern um. Er gewann bereits die Fassung wieder, schüttelte den Kopf, hielt sie zurück. Johnny sah nicht mehr, was danach passierte. Er schwankte, hatte den Kopf gesenkt und blinzelte langsam wie ein Betrunkener am bitteren Ende einer wochenlangen Sauftour. Dann überwältigte ihn das anschwellende, leise Dröhnen der Vergessenheit. Und Johnny ließ es geschehen, ließ es mit Freuden geschehen. Er verlor das Bewusstsein.